Keine Ruhe und deshalb werbe ich im Nu. Major LJ und Brother Big B. Von der Gruppe genannt Anarchist Academy. Die Anarchisten, Antikapitalisten. Nicht nur beklagen, sondern schlagen die Faschisten. Unsere Texte sind härter. In Gefechter wortet die Waffen sind Schwerter. Gegen die Wärter und Kettenhunde. Also hör auf das Wort aus meinem Munde. Ihr geht zugrunde, denn euer System können wir verstehen. Deshalb bekämpfen. Wir können uns dämpfen oder diffamieren. Kurze dekaschieren oder noch mehr ausprobieren. Schikanieren, degradieren oder attackieren. Doch eins werdet ihr niemals kapieren. Wir werden niemals kapitulieren, sondern weiter operieren. Hardcore Rap Attack organisieren. Eure Waffe ist uns zu zensieren. Anarchist Academy zu sabotieren, wie in Lüdenscheid. Die Presse für sie zu Ort, meine Texte, meine Beste. Auch Brother Big B zeigt Raffinesse. Anarchist Academy weckt Interesse und wird verboten von Idioten, doch Vorsicht ist geboten. Denn auf LJ ist Verlass zum Glück. Anarchist Academy schlägt zurück an alle Nazis. Ihr solltet euch verpissen, denn Anarchist Academy stoppt Faschisten. Mein Sohn am Mikrofon, du kennst sie. LJ, Brother Big B, Anarchist Academy. Jetzt kommt ihr drauf, also passt auf. Die Kugel kommt aus meinem Pistolenlauf. Dieser Staat hat seine Kettenhunde. Ihr kennt es, ist nicht hart, schon bekannt im Grunde. So hör aus meinem Munde die Kunde. Jede Stunde, Minute, Sekunde. Dabei ist die Polizei bei jeder Schweinerei. Denn Polizisten schützen Faschisten. Das ist allerlei Tyrannei, vogelfrei. Natürlich sind nicht alle Beamte Polizisten, Schweine, Menschenfeinde oder Rassisten. Doch ihr Job ist und bleibt systematisch, weil der Staat Vorschrat verdrischt. Die Demonstranten dem Staat bekannten Gegner und am besten alle Verwandten. Früher waren es die Juden, die wir verbrannten. Heute sind sie sogenannten Asylanten. So schnell geht das, doch wer versteht das? Macht der Faschismus den Deutschen Spaß? Ist das ein Rassenkrieg? Oder ist es nur ein Krieg? Reich gegen Arm, egal welche Wahl, es ist eine Qual. Die Reaktion verfolgt uns, sie ist real, banal, total, kolonial, klerikal. Auch die Cops werden härter. Überall gibt's Job für Gefängniswärter. Niemals frei, Schweinerei. Doch das ist vorbei. Anarchist Academy, fick die Polizei.